Sanktionierung und Einklagbarkeit von Vertragsbrüchen. Auch aus heutiger Sicht kann man sagen, dass der Maastricht-Vertrag gut durchdacht war. Die Bestimmungen zu Notenbank und Staatsfinanzen ergeben eine sinnvolle Gesamtkonstruktion. Sie ist schlank, aber stabil und hat keine konzeptionellen Lücken. Sie ist allerdings nicht redundant. Fällt ein Element aus, weil sich einzelne Mitglieder, die Gemeinschaft oder die Notenbank nicht an die vertraglichen Vorgaben halten, dann ist das System nicht mehr stabil. Am einfachsten ist dabei noch der Fall, dass sich einzelne oder mehrere Länder nicht an die Vorgaben zu solider Finanzpolitik halten. Ansonsten aber alle vertragskonform verfahren. Dann sanktionieren irgendwann die potenziellen Geldgeber dieses Land und erzwingen durch Verweigerung oder starke Verteuerung von Kredit eine Konsolidierung. Zu diesem Sanktionsmechanismus gehört grundsätzlich auch, dass eine Insolvenz oder Umschuldung des unsoliden staatlichen Schuldners notfalls hinzunehmen ist. Wenn aber als Reaktion auf solch eine Verfehlung das No-Bail-Out-Prinzip aufgeweicht oder außer Kraft gesetzt wird, dann ist die entscheidende Sicherung in der Struktur des Maastricht-Vertrages ausgefallen und das ganze System droht obsolet zu werden. Die gewaltigen politischen Drücke, die sich hier aufbauen können und seit 2010 ja auch aufgebaut haben, zeigen leider, dass der Maastricht-Vertrag eine Schönwetterveranstaltung ist, solange die präzise Einhaltung seiner Bestimmungen nicht erzwungen werden kann. Es ist das Wesen solcher völkerrechtlichen Verträge, dass deren Bestimmungen kaum einklagbar sind, wenn die Vertragspartner selber dies nicht tun. Die mehrfachen Niederlagen deutscher Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht sprechen hier eine deutliche Sprache.